als Rockstar, bang aus dem Boxstar. Stuff in dem Hammer, schon Money Rain, undercover mit Jay. Yeah, Rockstar, bang aus dem Boxstar. Business in Edelclub, Scotch im Glas, fick die Officers. Heavy Paper, Rockstar, Russ-Mafiosis, Rockstar, Rockstar-Homie, Rockstar, Street Business Billionaire, J-Rocks Pumpkin, Heavy Paper, Rockstar, Johnny Weber, Rockstar, Sunny Diego, Rockstar, Illegal Million, Safe from Funchland, Heavy Paper, Rockstar, Blockersfall, Rockstar bis im Chopper quallen. Rede nie mit den Cops, nie mit den Cops, nee, Cops am Hals, yeah. Was ist in den Koffern? Salz. Rede nie mit den Cops, nie. Hutgeschäfte, Hobbys, Kriminal, yeah. Dolby Digital, yeah. Bentley Continental, ich drück voll auf das Pedal, hey. Money Maker, Heavy Paper, Rockstar, Street Business, Billionär, bang auf dem Boxstar. Ich zieh das Kaba-Knife, lauf durch den Großstadtdschungel, hinterlass Kadaverfleisch. Lady Gaga live, Bad Business, Crack Business, Countdown, 3, 2, 1, Kickdown durch die Downtown. Kriminelle Energie, der Bulli voller Lappies und der Beifahrer Pump Action. Pull nur meine Gun und Baller Bullets in den Nebel, Armageddon in der Neighborhood Junk stechen. Lege mir ne Millimeter dicke Line und zünde meinen Philippen an. Burne die Blunt-Blättchen. Ey, ich überhole die Bullen im Cayman, Blaulicht in der Ray-Ban. Heavy Paper, Rockstar, Brustmafia, in der Hood Razzia. Rolle das Haze, lege das Yay, mach die Schusswaffen klar. Money, money, Gangster Shit, back in the LA, Havana, Ballermann, Jackie, Henny, lenke den Chevy. Heavy Paper, Rockstar, bang aus dem Boxstar. Stuff in dem Hammer, schon Money Rain, undercover mit Jay. Yeah, Rockstar, bang aus dem Boxstar. Business in Edelclub, Scotch im Glas, fick die Officers. Heavy Paper, Rockstar, Russ-Mafiosis, Rockstar, Rockstar-Homie, Rockstar, Street Business Billionaire, J-Rocks Pumpkin, Heavy Paper, Rockstar, Johnny Weber, Rockstar, Sunny Diego, Rockstar, Illegal Million, Safe from Funchland, Heavy Paper, Rockstar, Block Asphalt, Rockstar bis im Chopper qualm. Rede nie mit den Cops, nie mit den Cops, nee, Cops am Hals, yes. Was ist in den Koffern, Salz? Rede nie mit den Cops, pushe die Statistik, Drogendeal, Hasch bis im großen Stil, Lad und Ziel, feuer das Ballistikprojektil. Moneymaker, Heavy Paper, Rockstar, Street Business, Billionär, bang aus dem Boxstar. AK Clips, Killermaschine, die ganze City voller Kopf, Silberner Impala speeden. Ich mache Dala bis schnelles Geld in der materiellen Welt. Hol den Stoff aus dem Kofferraum, Schrot und Doppellauf, Shotguns raus. Durch den Block schallt der Chopper Sound. Usis unterm schwarzen Mantel, in den Straßen handeln, du musst den Betrag verwandeln. Harte Banger pumpen sich die Schultern breit in meiner Gegend. In deiner Gegend laufen ultraleichte Leichtathleten. Sipp in ne Flasche, Soda Cream, Business Klasse, Overseas, lande den Vogel in Germany, Burberry, schmuggel die Ware im Rover G, Money Rain Soldier Sheet. Ich lass die Kids salutieren, geh zum Dollar Bills kalkuliere. Heavy Paper, Rockstar, bang aus dem Boxstar. Stuff in dem Hammer, schon Money Rain, undercover mit Jay. Yeah, Rockstar, bang aus dem Boxstar. Business in Edelclub, Scotch im Glas, fick die Officers. Heavy Paper, Rockstar, Russ-Mafiosis, Rockstar, Rockstar-Homie, Rockstar, Street Business Billionaire, J-Rocks Pumpkin, Heavy Paper, Rockstar, Johnny Weber, Rockstar, Sunny Diego, Rockstar, Illegal Million, Safe from Funchland, Heavy Paper, Rockstar.